Alte Bekannte von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Fräulein Grallingers Schreiben. Es war ein kühler Morgen im Mai, als Herr S. damals unverhofft eine Nachricht einer früheren Bekannten erhielt. Frau Grallinger erkundige sich in diesem höflich nach seinem Befinden, seinen aktuellen Wohn- und Lebensverhältnissen und sonstigen Neuigkeiten, die sich seit ihrer letzten Begegnung ereignet haben mochten. Als Herr S. diese freundlichen, aber kurz gehaltenen Zeilen las, konnte nicht umhin, sich in die vielen gemeinsamen ausgelassenen Partys und die zahlreichen, fröhlichen Unterredungen mit ihr erinnern. Eher dunkler und bereits arg verblasst, erschien ihm dagegen manch geistig Bild aus ausschweifender Nacht, die er in den hiesigen Bars und Nachtclubs mit ihr verbrachte. Frau Grallinger war, als er sie zu jener Zeit kennenlernte, Anfang 30 und mit einem einfachen Arbeiter der Industriebranche liiert. Die beiden pflegten damals des Öfteren Unterhaltung bei frohen Abendgesellschaften zu suchen. Dabei geschah es, dass sie bei einem Volksfest der Freiwilligen Feuerwehr der kleinen Gemeinde Wümschburg unverhofft auf Herrn S. stoßen sollten, indem sie, wohlgemerkt, einen ausgesprochen guten und aufmerksamen Zuhörer für ihre mit Drama gespickten Alltagsgeschichten gefunden hatten. Abgesehen davon teilte das Pärchen auch sein damals sehr ausgeprägtes Interesse für alte Automobile, was stets für ausreichend Gesprächsstoff sorgte. Herr S. versuchte sich angestrengt, das Aussehen der beiden in Erinnerung zu rufen, als er sich der alten Zeiten entsandte. Dabei hatte er doch alle Mühe, sich an die exakten Gesichtsmerkmale zu erinnern. Er meinte aber, dass sie auf jeden Fall die ungefähr selbe Statur gehabt haben mussten. Frau Grallinger war blond, etwas mollig, trotzdem aber sehr gut aussehend. Ihre Begleitung dagegen hatte bereits durch und durch ergrautes, kurzgeschnittenes Haar und etliche Krähenfüße. Das erschien ihm als damals 20-Jährigen höchst seltsam, da sie stets vorzugeben pflegten, ungefähr gleichen Alters zu sein. Des Weiteren waren beide leidenschaftliche Raucher und somit fast immer in einer blau-grauen Dunstwolke anzutreffen. Das Rauchen war ihre erkorene Leidenschaft. So schwärmten sie Herrn S. oft gegenüber von einmal dieser, dann wieder jener Tabaksorte und beschäftigten sich sogar fast schon akribisch damit, die richtige, ja die perfekte Mischung für sich zu finden. Herr S., der bis auf wenige Ausnahmen eingeschworener Nichtraucher ist, störte sich zu dieser Zeit dieses frischen Tabakrauchs, der stets um die beiden schwelgte, weniger als der Tatsache, dass am darauffolgenden Morgen seine Kleidung eben jenen nur zu bekannten, übelriechenden Mief abgestandenen Tabakrauchs anzunehmen pflegte. Mitunter stritt das Pärchen auch in der Öffentlichkeit miteinander. Nicht selten waren Nichtigkeiten der Auslöser dafür, so dass er es nach manch miterlebten Geplänkel der beiden meinte, alleine die geteilte Leidenschaft für Tabak müsse ihre Beziehung am Laufen halten. So traf man sich dann regelmäßig zu später Stunde nach der Arbeit, um Neuigkeiten untereinander auszutauschen, um eben zu plaudern, zu feiern und sich zu amüsieren. Trotz manch durchzechter Nacht und lustiger Begebenheiten am Schanktische würde Herrn S. die beiden jedoch zu jedweder Stunde als vielmehr angenehme Bekannte als eben gute Freunde bezeichnen. So trugen sich diese Treffen in immer derselben Manier zu, fanden unter den folgenden, aber immer selben Umständen statt. Man verabredete sich damals wöchentlich zur selben Stunde im Stammlokal. Dabei traf man meist auch noch ein paar andere Bekannte und teilte mit diesen fremden Vertrauten bereitwillig den Schanktisch. Ehe man sich versieht, beginnt ein oberflächliches Gespräch zu diesem oder jenem Thema, um sich nach 2 Stunden Dampfplauderei und etlichen Drinks später in gewohnter Manier wieder zu verabschieden und am Morgen darauf nicht selten mit heftigem Kopfschmerz zu erwachen. Das ganze Ritual pflegte Herr S. für 2-3 Jahre zu wiederholen. Irgendwann trennte sich Frau Grallinger dann von ihrem damaligen Partner und zerstritt sich zusätzlich noch mit irgendeinem Stammgast des Lokals, was die unweigerliche Auflösung der regelmäßigen Treffen zur Folge hatte. Frau Grallinger versuchte dabei zwar, die Gemeinschaft zusammenzuhalten, aber die Gruppendynamik wurde infolge des Streits irreversibel beschädigt. Damit endeten auch ihre nächtigen Ausschweifungen und illustren Treffen Herrn S. Unter Umständen trugen auch seine eindeutigen Annoncen Teilschuld an der wachsenden Distanz zu Fräulein Grallinger. Nach der Auflösung des Stammtisches suchte nämlich bei einem privaten TAT die Gelegenheit, der nun wieder alleinstehenden Frau Grallinger etwas näher zu kommen. Es stellte sich jedoch sogleich heraus, dass Frau Grallinger diesen neuartigen, frechen Allüren Herrn S., den sie als einen ehrlichen und freundlichen, aber ungefährlichen Zeitgenossen kennengelernt hatte, äußerst erbost missbilligte und ihm gegenüber diesbezüglich auch klare Worte finden sollte. »Nein, ich will das nicht. Finger weg. Interessenten habe ich genug, es. Verstehen's doch. Was ich brauche, sind Freunde.« Nach dem verhängnisvollen Abend galt ihre Beziehung als ziemlich zerrüttelt und ihr Kontakt brach wohl oder übel ab. Monate später hatte die zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verlobte Frau Grallinger ein erneutes Treffen mit der alten Gemeinschaft organisiert und lud dabei zahlreiche Gäste zum Dinner in ihre kleine Garsonnière. Für ausreichend Drinks und Pfeffergebäck hieß es, sei gesorgt. Anschließend wolle man gemeinsam auf den damals stattfindenden hiesigen Krampuslauf, um die Feier dort noch ausgiebiger fortzusetzen. Als er es dann etwas verspätet, aber in schicker Abendtracht als einziger der geladenen Gäste an ihrer Tür läutete, sollte diese zu seinem Ärger jedoch verschlossen bleiben. Er trottete daraufhin äußerst ungehalten zu einem guten Bekannten, dem er die Geschichte bei einer Flasche Bier erzählte und bei dem man einvernehmlich zum Schluss kam, dass es manchen Frauenbildern einfach nicht recht zu machen sei und man auch besser daran täte, sich von diesen fernzuhalten. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmann. Yeah.